Erster jeder Hohepriester wird aus den Menschen ausgewählt, damit er sie vor Gott vertritt und Gaben sowie Opfer für ihre Sünden darbringt. Zweiter, er kann mit den Unwissenden und Irrenden mitfühlen, weil er selbst mit menschlicher Schwachheit belastet ist. Dritter, wegen dieser Schwachheit muss er nicht nur für die Sünden des Volkes, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer bringen. Vierter, niemand darf sich diese Ehre selbst nehmen, sondern man muss von Gott gerufen werden, so wie es bei Aaron der Fall war. Fünfter, ebenso hat Christus sich die Würde des Hohenpriesters nicht selbst gegeben, sondern Gott sagte zu ihm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 6. An einer anderen Stelle sagt Gott ebenfalls, du bist ein Priester für alle Ewigkeit, so wie es Melchisedek war. 7. Als Jesus auf der Erde lebte, betete er mit lautem Schreien und Tränen zu Gott, der ihn vor dem Tod retten konnte, und er wurde wegen seiner tiefen Ehrfurcht erhört. Achter, obwohl er Gottes Sohn war, lernte er durch alles, was er erleiden musste, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Neunter, nachdem er vollkommen geworden war, wurde er für alle Menschen, die ihm gehorchen, zum Grund für ihre ewige Rettung. Zehnter, Gott selbst hat ihn nämlich als Hohenpriester nach der Ordnung von Melchisedek eingesetzt. Elfter, über dieses Thema gäbe es noch viel zu sagen, aber es ist schwierig zu erklären, weil ihr beim Zuhören träge geworden seid. Zwölfter, eigentlich solltet ihr nach dieser langen Zeit schon Lehrer sein, aber ihr braucht jemanden, der euch die einfachsten Grundlagen von Gottes Wort neu beibringt. Dreizehnter, wer nämlich noch wie ein Kind nur Milch trinkt, der versteht die Lehre von der Gerechtigkeit noch nicht richtig. Vierzehnter, die feste Nahrung ist jedoch für die Erwachsenen bestimmt, die ihre Sinne durch ständige Übung trainiert haben, damit sie Gut und Böse unterscheiden können.